Prüfungsvorbereitung. 1. Guten Tag, Frau Pohl, hier ist Hübner. Herr Hübner, wo sind Sie? Auf der Autobahn bei München. Wir hatten einen Stau. Ich komme leider eine halbe Stunde später, so gegen 10:30. Gut, Herr Hübner. Danke für den Anruf. Dann bis 10:30 Uhr.